aus dem ersten Thessalonicher Brief, die Verse, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart. Und ihr habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Und ihr seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen. Ja, wir starten heute eine neue Predigtreihe. Und zwar schauen wir uns das Buch mit dem Titel 1. Thessalonicher an. Und den Titel, den wir gewählt haben für die Predigtreihe, ist Hoffnung. Hoffnung. Und ich denke, Hoffnung ist etwas, was sehr wichtig ist, auch im Alltag zu haben. Beispielsweise in einer schwierigen Freundschaft oder Beziehung oder in einer Ehe, die nicht einfach ist. Hoffnung ist wirklich das, was den Unterschied macht. Das erlebe ich beispielsweise immer wieder in schwierigen Ehen. Hoffnung ist das, was wirklich durchträgt. Und es ist interessant, bei Ehepaaren, die eine schwierige Ehe haben, die aber sagen, wir halten daran fest, wir arbeiten auch an der Ehe, wir vertrauen auch, dass Gott Veränderung schenkt. Bei über 80% von wirklich schwierigen Ehen ist es 5 Jahre später so, dass es zu einer wirklich guten oder sehr guten Ehe geworden ist. Aber das Entscheidende, um dorthin zu kommen, unter anderem ist eben wirklich die Hoffnung zu haben oder auch in beruflichen Herausforderungen. Da gibt es ja auch wirklich schwierige Situationen. Und wenn du Hoffnung hast, das ist ganz entscheidend. Die Hoffnung, dass es irgendwann mal besser wird. Oder auch beispielsweise, wenn ein Verwandter oder ein guter Freund sehr ernsthaft erkrankt ist. Wirklich die Hoffnung zu haben, es wird nochmals gut. Hoffnung ist extrem wichtig. Da kannst du ganz anders aufstehen und dann mit diesen Herausforderungen umgehen. Und das ist genau das, was diese Gemeinde in Thessalonich ausgezeichnet hat. Die waren eine Gemeinde gewesen voller Hoffnung. Voller Hoffnung worauf? Auf Jesus Christus. Das war etwas, was ihnen so eine Freude, Zuversicht und Hoffnung gegeben hat. Und da gab es 2 Hauptpunkte dafür. Das eine ist einfach das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus. Sie haben das angenommen. Sie haben es wirklich geglaubt, dass durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus letzten Endes, wenn jemand persönlich daran glaubt, dass letzten Endes wirklich im Hinblick auf die Ewigkeit alles gut ist. Und ich weiß, wir haben so viele Dinge in unserem Leben, mit denen wir uns beschäftigen, aber man merkt es, wenn es bei jemandem zu Ende geht mit dem Leben. Worüber unterhält man sich? Man überlegt sich nochmals, was ist wirklich wichtig, was ist entscheidend im Leben? Und dann wissen zu dürfen, im Hinblick auf die Beziehung zum lebendigen Gott, es ist alles gut. Das ist wirklich entscheidend und das ist auch das, was wirklich dann diese Hoffnung ist, die durchträgt auch in schwierigen Zeiten. Und das andere, warum die in Thessalonich, die Christen, so voller Hoffnung gewesen sind, ist, weil sie ganz fest gerechnet haben mit dem zweiten Kommen von Jesus Christus in diese Welt, das Wiederkommen von Jesus. Jesus ist das erste Mal gekommen, deswegen feiern wir natürlich Weihnachten, wir feiern auch Ostern, sein Tod, die Auferstehung. Aber die christliche, die biblische Hoffnung spricht auch davon, dass der Zeitpunkt kommt, an dem Jesus Christus wiederkommt, das zweite Mal. Und wir sehen das hier in diesem ersten Thessalonicher Brief. Das hat 5 Kapitel. In jedem dieser 5 Kapitel spricht Gott davon, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und diese Hoffnung haben die Thessalonicher, die Christen, die haben das gehabt. Jesus Christus kommt wieder. Und ich weiß, es geht dir und mir vielleicht manchmal so im Alltag, dass man denkt, naja, das mit Jesus und Bibel und so weiter ist ja alles doch ganz schön weit weg. Aber dieser Jesus Christus wird hier in diese konkrete Welt wiederkommen. Und das hat die Thessalonicher, die Christen dort wirklich festgemacht. Es hat sie auch standhaft gemacht in mancherlei Not. Und vielleicht ein bisschen was zum geschichtlichen Hintergrund vom ersten Thessalonicher Brief. Im Jahr 49 nach Christus, das war die Zeit, als Paulus und Timotheus unterwegs waren auf der zweiten Missionsreise. Da haben sie zusammen mit dem, also Paulus, Silas und Timotheus, die drei haben diese Gemeinde in Thessalonich gegründet. Das war so knapp 20 Jahre nach der Auferstehung, nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Und geografisch ist es so im nördlichen Teil von Griechenland, in Mazedonien. Das war eine große Stadt gewesen, damals rund 200.000 Einwohner, was einer der wirklich ganz großen Städte damals gewesen ist. Und Paulus und Silas und Timotheus, die konnten nur ein paar Monate dort bleiben. Und Gott hat die Arbeit gesegnet. Und was dann geschehen ist, ist, dass sie erlebt haben, wie einige Juden zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und vor allen Dingen auch viele Nichtjuden sind zum Glauben an Jesus gekommen. Aber dann gab es plötzlich ganz großen Widerstand. Und die drei mussten fliehen. Es ging wirklich um ihr Leben. Die mussten Thessalonich dann über Nacht plötzlich verlassen. Und der Paulus war immer besorgt gewesen, als sie dann weg waren. Wie wird es wohl der Gemeinde, den Christen in Thessalonich gehen, jetzt wo sie nicht mehr da sind? Ein knappes Jahr später konnte er den Timotheus zurückschicken. Die Situation hatte sich ein bisschen beruhigt. Und der Timotheus hat dem Paulus einen Bericht geschrieben, wie es denn aussieht, wie es denn der Gemeinde in Thessalonich geht. Und es war insgesamt ein sehr positiver, ermutigender Bericht. Und dieser Brief jetzt von Paulus, der erste Thessalonicher Brief, das war das Antwortschreiben von Paulus an die Christen in Thessalonich auf das, was er vom Timotheus gehört hatte. Und ich denke, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir heute jetzt am Anfang der Predigtreihe mal einen kleinen Abschnitt lesen aus der Apostelgeschichte. Da wird nämlich uns berichtet eben von dieser Gemeindegründung im Kapitel 17. Und das ist jetzt ein Text, der ist ein bisschen länger, 10 Verse, aber ich lese den mal, weil ich glaube, das hilft uns auch in den nächsten Wochen einfach ein bisschen zu verstehen, wer denn die Christen da in Thessalonich gewesen sind. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, ab Vers 1. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Übrigens, in unserem Text heißt es Silvanus, das ist einfach der griechische Name von Silas, also ist die gleiche Person. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erstes in ihre Synagoge, wo er an 3 aufeinanderfolgenden Sabbaten zu den Versammelten sprach. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias, also Jesus, und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen und zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, so sagte er, ist der Jesus, den ich euch verkünde, niemand anders als der Messias, von dem die Schrift spricht. Einige der jüdischen Zuhörer ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Außerdem kamen zahlreiche Griechen zum Glauben, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie eine ganze Reihe von Frauen aus der oberen Gesellschaftsschicht. Dieser Erfolg erregte den Neid derjenigen Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten. Sie warben einige skrupellose Männer an, die sich auf dem Marktplatz herumtrieben und wiegelten mit ihrer Hilfe die Volksmenge auf, sodass die ganze Stadt in Unruhe geriet. Dann zogen sie vor das Haus von Jason, es war ein Christ gewesen, bei dem Paulus und Silas zu Gast waren, um die beiden von dort herauszuholen und vor die Bürgerversammlung zu stellen. Doch als sie Paulus und Silas nicht fanden, schleppten sie stattdessen Jason selbst und einige andere Christen vor die Politarchen, die höchsten Beamten der Stadt, und schrien: Die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie setzen sich alle über die Verordnungen des Kaisers hinweg, indem sie behaupten, ein anderer sei der wahre Herrscher, nämlich Jesus. Die Stadtbevölkerung und die Politarchen waren tief beunruhigt, als sie das hörten, und erst nachdem Jason und die anderen Christen eine Kaution hinterlegt hatten, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich Paulus und Silas nach Beröa weiterziehen. Einfach, dass ihr ein bisschen Hintergrund habt von der Situation der Gemeindegründung in Thessalonich. Und es war für die Christen dort auch nicht einfach gewesen, aber nichtsdestotrotz, was sie ausgezeichnet hatte, war wirklich eine ganz erstaunliche Hoffnung wegen diesem Jesus Christus. Und wir schauen uns jetzt 6 kurze Hauptpunkte an. Der erste Hauptpunkt ist: Kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch danken, im Vers 2. Und diese 6 Punkte sind Dinge, die zum einen ja den Paulus, Timotheus, Silas wirklich geprägt haben in ihrem Dienst. Das sind Dinge, die du und ich für den Alltag auch lernen können. Weil wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann solltest du in der Gnade Gottes eigentlich eine sehr hoffnungsvolle Person sein, wirklich erfüllt sein von Hoffnung wegen Jesus Christus. Der erste Punkt ist: Kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch danken, Vers 2. Zweitens: Jedes Mal, wenn wir im Gebet für euch einstehen, das ist auch noch der Vers 2. Drittens: Erinnern wir uns im Vers 3, da erwähnt er 3 Punkte, die wirklich eine Stärke gewesen sind bei den Christen in Thessalonich. Und viertens: Ihr seid von Gott geliebt. Ihr seid von Gott geliebt, Vers 4. Fünftens: Das Evangelium kam zu euch in Worten und in Macht. Das ist der Vers 5. Und dann zuletzt der Punkt 6. Ihr habt das Evangelium angenommen, der Vers 6. Zunächst mal im Vers 2, beziehungsweise nochmal ganz kurz den ersten Vers. Die Autoren sind 3 Personen, Paulus, Silas und Timotheus, und die schreiben hier an die Gemeinde in Thessalonich, an die Christen in Thessalonich. Und schaut euch mal den zweiten Satz an, das drückt einfach auch schon was richtig Schönes aus. Da heißt es: Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du diese persönliche Beziehung mit Jesus hast, wie bekommt man die? Indem man einfach merkt: Ich bin nicht so vollkommen und perfekt, es gibt auch Schuld in meinem Leben, und ich bekenne das Jesus Christus. Ich glaube, dass er mir vergibt auf Grundlage von dem, was er am Kreuz für mich getan hat in seinem stellvertretenden Tod. Dann gehörst du, sagt es hier der Text, du gehörst Gott, dem Vater und Jesus Christus. Ist das nicht eine tolle Aussage? Zu wissen, ich gehöre nicht mir selber letzten Endes, sondern wenn du an Jesus Christus glaubst, gehöre ich Gott, dem Vater und Jesus Christus. Das drückt auch etwas aus von dieser ganz engen, intimen Beziehung mit Gott. Und dann aber auch zu wissen, es geht auch nicht nur um mich, sondern letzten Endes hat Gott mich dafür geschaffen, dass ich für ihn lebe. Und dann wünschen sie den Christen in Thessalonich: Wir wünschen euch Gnade und Frieden. Und es ist ganz typisch in diesen neutestamentlichen Briefen, dieser Wunsch: Gnade und Frieden. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, aber ich glaube, das brauchen du und ich doch so dringend: Frieden. Es gibt so viel Unfriede, so viel Streit, so viel Besserwisserei, so viel Hochmut. Es ist so wunderbar, einfach Frieden erleben zu können, auch in Beziehungen und Situationen, wenn einfach Friede da ist und nicht immer diese Streiterei. und Gnade zu erleben. Das ist das Merkmal von Gott. Er ist heilig, aber er ist gnädig in seinem Sohn Jesus Christus. Und wie schön ist es auch in Beziehungen unter Menschen, am Arbeitsplatz, zu Hause, unter Freunden, wenn wir gnädig miteinander umgehen. Und deswegen nicht überraschend, das ist genau das, was sie ihnen wünschen. Gnade und Frieden. Und dann im Vers 2 heißt es hier, es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Und der Paulus, wenn ihr das mal gelesen habt, in der Apostelgeschichte, in anderen Briefen auch, der Paulus war viel unterwegs gewesen. Der hatte mit vielen Menschen zu tun. Gott hat ihn benutzt, um viele Gemeinden zu gründen. Das ist eine erstaunliche Aussage, dass er sagt, ihr Christen in Thessaloniki, es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Das heißt ganz konkret, jeden Tag hat der Jesus Christus gedankt für diese Christen in Thessaloniki, vielleicht teilweise mit Namen, vielleicht hat er auch speziell für den Jason oder andere gedankt. Und jetzt überleg dir mal, wie das dein und mein Leben verändern würde und wird, wenn du und ich anfangen, täglich für Menschen um dich und mich herum Gott zu danken. Enge Freunde, Brüder, Geschwister in der Gemeinde hier in der Gospel Church, Ehepartner, Kinder, jeden Tag wirklich Gott dafür zu danken. Einfach zu sagen, Gott, danke, dass du meine Ehefrau, meinen Ehemann geschaffen hast. Ich möchte dir von Herzen danken für meine liebe Ehefrau, für meinen lieben Ehemann, für die Kinder. Vielen Dank für die und die Personen der Gemeinde. Ich glaube, da würde sich Gewaltiges verändern, wenn wir das so praktizieren. Und das ist etwas, was diese Gemeinde ausgezeichnet hat. Die waren hoffnungsvoll. Ich weiß, es ist leicht, immer wieder hier und da rumzuhacken und Negativdinge zu sehen, aber wie großartig ist es, wenn jemand von der christlichen Hoffnung erfüllt ist, auch der Freude und Freiheit und wirklich Gott von Herzen täglich für bestimmte Personen einfach danken kann. Und das Erstaunliche ist, ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, wenn du ganz oft für jemanden betest, wisst ihr, was da passiert? Nicht nur, dass Gott Gebete beantwortet und wirkt im Leben von diesem Menschen, sondern deine eigene Liebe zu dieser Person wird tiefer. Das ist erstaunlich. Elisabeth und ich erleben das immer wieder, wenn wir auch im Sommer in den USA sind, Verwandte besuchen, aber auch Gemeinden, Christen, die für uns hier beten, die kommen oft auf uns zugestürzt und umarmen uns mit einer Freude und Liebe. Da denke ich, ja, mein lieber Mann, was ist denn hier los? Aber der Grund ist der, dass die über Monate oder Jahre hinweg für uns gebetet haben mit Namen. Und die Liebe wird wirklich tiefer, wenn man für jemand täglich betet. Und der zweite Punkt hier ist, was es ausmacht, wirklich eine von der christlichen Botschaft geprägte Gemeinde zu sein oder auch ein Individuum, ist jedes Mal, wenn wir im Gebet für euch einstehen, das steht hier auch im zweiten Vers, und ich denke, das ist wichtig, das auch zu wissen, wir können in Jesus Christus und sollen in Jesus wirklich erfüllt sein von Hoffnung, aber wir sind auch realistisch, wir verstehen, dass es einen geistlichen Kampf gibt, dass es Anfeindungen gibt. Wenn du wirklich Jesus Christus liebst und auch ernst macht, ihm nachfolgst, da wird es sehr viele schöne Sachen geben, auch viele Zeiten des Friedens und des Segens. Aber es wird auch immer wieder Phasen geben, wo auch Angriffe, Anfeindungen kommen. Und dann wirklich andere Christen auf deiner Seite zu haben, die sagen, weißt du was, wir kämpfen mit dir im Gebet. Wir stehen wirklich an deiner Seite. Mir geht es oft so, wenn ich das konkret erlebe, dass ich dann vielleicht ein E-Mail von jemand bekomme, der sagt, Steffen, in dieser konkreten Situation, wir beten täglich. Oder ich hatte jetzt neulich eine Situation, da hat mir jemand geschrieben, letzten Freitag, heute beten wir so, dass wir jede volle Stunde stoppen und beten für eine ganz konkrete Situation. Und da kommen mir die Tränen zu wissen, es gibt Menschen, Brüder und Schwestern in Jesus Christus, die sagen, das ist so entscheidend, so wichtig, jetzt wirklich im Gebet einzustehen, weil die Bibel genau das sagt. Das ist wirklich die Waffe, eine geistliche Waffe. Es geht nicht um Abschlachterei, es geht um einen geistlichen Kampf, aber da ist Gebet eine ganz, ganz zentrale Waffe. Und zu sagen, in diesem geistlichen Kampf kämpfen wir mit euch, und wenn jemand schreibt, wir stoppen jede Stunde. Das ist so wichtig. Wir müssen im Moment ganz, ganz feste beten und dann auch zu erleben, wie Gott einfach wirkt. Und das ist ein Teil von dem, was es heißt, wirklich in der christlichen Hoffnung ganz fest verankert zu sein. Deswegen, ich möchte euch Mut machen, auch in vertrauten Einzelbeziehungen, Freundschaften, öffnet euch. Weil nur so können wir auch im Gebet wirklich füreinander einstehen. Ich weiß, es gibt Dinge, die sind privat, die sind vertraulich, die sagt man nicht allen. Das ist völlig okay. Aber es ist sehr hilfreich, auch wenn ihr ein paar enge, tiefe Freundschaften habt, gerade auch in der Gemeinde, und euch öffnen könnt und sagen könnt, schau mal, hier haben wir gerade wirklich eine Sorge oder eine Not. Und dann zu wissen, der oder die andere oder der oder die anderen, die kämpfen wirklich an eurer Seite. Das ist das, was wir hier bei den Thessalonichern sehen, eben durch Paulus, Timotheus und Silas, die das gemacht haben, weil sie sich Sorgen gemacht haben um die Gemeinde. Und der dritte Hauptpunkt ist dann hier im Vers 3, da schreibt er davon, ich lese nochmals den Vers 3, wir erinnern uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid, und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Das heißt, der Paulus, der kann sich auch aus der Ferne einfach jetzt mal freuen und kann Gott danken und sagen, ich kann mich doch erinnern daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Und wisst ihr, das ist nicht nur so ein Sonntagsglaube. Der Gottesdienst ist wichtig, gar keine Frage, aber es ist dann auch wichtig, das im Alltag in der Gnade Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes umzusetzen, zu leben. Dass es nicht nur schöne Worte sind, nicht nur fromme Worte, sondern dass wir es leben. Und du und ich können das nicht in der eigenen Kraft tun. Du und ich brauchen immer wieder die Hilfe von Jesus, beziehungsweise seinem Geist, dem Heiligen Geist. Deswegen im Alltag sagen, Herr Jesus, mir ist es am Sonntag wirklich einfach wichtig geworden, dieses oder jenes, was auch immer es sein mag, und zu sagen, im Alltag, Herr Jesus, hilf mir jetzt, das auch zu leben. Und das hat diese Gemeinde in Thessalonich ausgezeichnet, dass die gesagt haben, das ist nicht nur was für Schönwettersonntage, das ist etwas mittendrin im Alltag, das will ich leben, das will ich in die Tat umsetzen, und dazu brauche ich die Hilfe des Heiligen Geistes. Und dann der zweite Punkt hier ist, er hat sich dann daran erinnert, heißt es hier, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Großartig, wenn wir das so erleben dürfen, in Freundschaften, in Gemeinde, dass so eine herzliche Liebe untereinander ist, die natürlich auch praktisch wird, die auch bei praktischen Nöten hilft und mit anpackt. Oder einfach die Liebe ist, die sagt, ich nehme Anteil, ich höre zu, ich bete mit dir, ich kämpfe mit euch in dieser schwierigen Situation. Und dann drittens, er erinnert sich daran, der Paulus und auch Silas und Timotheus, wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Wie gesagt, die in Thessalonich, die hatten es nicht einfach gehabt. Da gab es ganz schön heftige Anfeindungen von denen, die neidisch waren, die Juden, die das Evangelium nicht angenommen haben. Und trotzdem in dieser Hoffnung auf Jesus Christus sind sie so richtig standhaft gewesen. Es gibt einen Vers in der Bibel, der heißt, der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Weißt du, wenn es im Leben gut läuft, ist es einfach, stark zu sein. Das ist ganz einfach. Aber was ist es, wenn es mal richtige schwierige Zeiten gibt? Und die Thessalonicher, die hatten diese Standhaftigkeit in Jesus Christus, in dieser Hoffnung, die konnten selbst in der Not fest sein und dadurch in der Gnade Gottes eine Stärke haben, die man sich in der Welt nicht kaufen kann. Und ich möchte dir einfach Mut machen, überleg dir, wo ist es bei mir im Alltag, dass ich wirklich dieses Bestreben habe, den Glauben in die Tat umzusetzen. Und wirklich auch die Liebe, die Jesus mir unverdientermaßen schenkt, diese Liebe wirklich weiterzugeben. Wie großartig ist es, wenn das in Gemeinde geschieht, dass wirklich so richtig immer wieder die Gemeinde erfüllt ist von seiner Liebe und wirklich wir überschüttet werden mit Liebe und Liebe und einander überschütten mit Liebe und Gnade und anspornen zu sagen, lasst uns wirklich ein geheiligtes Leben zur Ehre Gottes leben und dann auch, wenn Not kommt, in dieser Hoffnung in Jesus Christus, auch wegen seinem Wiederkommen, wirklich standhaft sein zu können. Weil unsere Hoffnung letzten Endes verankert ist in dem Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Und das führt uns zum vierten Merkmal, was wichtig ist, wenn man versucht, in Christus immer mehr hoffnungsvoller zu werden als Gemeinde und auch als Einzelpersonen. Und das ist hier im Vers 4, da heißt es, ja Geschwister, ihr seid von Gott geliebt, wir wissen, dass er euch erwählt hat. Und daran müssen wir uns auch gegenseitig immer wieder erinnern und sagen, weißt du was, du bist doch von Jesus Christus geliebt. Überleg dir doch mal, wenn du an Jesus glaubst, heißt es, dass Gott seine souveräne Gnade wirklich über dich ausgegossen hat und gesagt hat, du bist mir wertvoll, ich liebe dich, ich schütte meine Liebe auf dich, ich schenke dir, dass die Augen, dein Herz geöffnet wird, dass du mich erkennen darfst als den lebendigen Gott. Du bist geliebt von Gott. Und es ist wichtig, das immer wieder zu hören. Du und ich haben eine erstaunliche Kapazität, das immer wieder zu vergessen im Alltag. Wir sind erstaunlich daran, das zu vergessen, wie Jesus, wie wirklich extrem er dich liebt. Und wir brauchen das, dass wir uns das gegenseitig immer wieder zusprechen und sagen, Jesus Christus liebt dich absolut. Warum wissen wir das? Unter anderem, weil er überhaupt in diese manchmal auch erbärmliche Welt gekommen ist und weil er sein Leben gegeben hat. Was für eine größere Liebe gibt es, als dass jemand sein Leben gibt für dich und für mich? Und auch wie er dich und mich immer wieder führt und leitet. Du und ich müssen das immer wieder hören. Jesus Christus liebt dich. Und wir sind nicht nur gut darin, das immer wieder zu vergessen, weil wir irgendwie auf eine oder zwei Dinge schauen, während vielleicht 300 andere Sachen ganz toll sind. Fokussieren wir uns auf das eine oder zwei Dinge und denken, deswegen liebt Gott mich nicht mehr, sonst wäre es anders. Und der andere Punkt ist, warum wir das immer wieder sagen müssen, hey, Jesus Christus liebt dich. Jesus liebt dich, er ist mit dir, ist, weil du und ich immer wieder in der Versuchung stehen, zu versuchen, diese Liebe, die nur Jesus schenken kann, woanders zu finden. Das ist so leicht für dich und mich zu denken, diese richtige, tiefe Liebe, dass ich wertvoll bin, dass ich jemand bin, das muss ich dann doch, sei es im Beruf oder in einer Beziehung oder was auch immer es sein mag, finden. Und diese Dinge sind nicht schlecht, die sind gut, aber diese ganz tiefe, entscheidende, bedingungslose, für alle Ewigkeit bestehende Liebe, findest du nur bei Jesus Christus. Und deswegen sagt er hier ganz bewusst der Paulus, ihr Geschwister, ihr seid von Gott geliebt und er hat dich erwählt. Es gibt einen anderen Bibelvers, wo Gott ganz deutlich in der Bibel sagt, nicht ihr habt mich zuerst geliebt, sondern ich habe euch zuerst geliebt. Ich habe beschlossen, dass ich dich liebe, dass ich meine Gnade über dich ausschütte. Und es sollte dich und mich dazu führen, dass wir wirklich Freudentänze machen und sagen, Halleluja, er hat es mir geschenkt, dass ich Gott erkennen darf und dass ich von ihm geliebt bin. Und dann sehen wir hier im Vers 5, das ist der fünfte Hauptpunkt, das Evangelium kam zu euch in Worten und in Macht. Und das ist, denke ich, auch wichtig. Manche denken, es reicht als Christ nur liebevoll zu leben. Und es ist gut, wirklich liebevoll zu leben, aber die christliche Botschaft, die eine Botschaft der Hoffnung ist, hat auch einen Inhalt. Das heißt, das Evangelium muss natürlich auch mit Worten weitergegeben werden. Ich lese euch mal eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief vor, im Kapitel 15. Da schreibt wiederum Paulus, praktisch, was ist eigentlich dieses Evangelium, die Gospelbotschaft? Und da bringt er so ein paar Stichpunkte und sagt, hey, das ist eben gerade ganz zentral, was diese Botschaft inhaltlich ausmacht. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief im Kapitel 15 die Verse 1 bis 4. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Also was ziemlich Wichtiges. Dadurch zum Glauben gekommen, gerettet, die Grundlage des Lebens. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Und jetzt bringt Paulus ein paar Punkte. Was ist eigentlich Evangelium? Was ist Gospelbotschaft? Erstens, Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Das ist der erste Punkt, wenn du denkst an Evangelium. Jesus Christus ist stellvertretend für Sünden gestorben. Zweitens, er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und dann kommt danach, wie er sich ganz vielen Menschen gezeigt hat. Wir wissen von ganz vielen Menschen, dass sie den auferstandenen Jesus Christus gesehen haben. Dann im Vers 11, im Übrigen ist die Botschaft, also das Evangelium, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Und so sehen wir es auch hier bei den Christen in Thessalonik. Evangelium, das ist nicht nur in Worten gekommen. Man hat natürlich einen Inhalt gehabt, aber es ist auch in Macht gekommen, in der Macht des Heiligen Geistes. Das heißt, diese zentralen Aussagen, dass Jesus Christus stellvertretend für deine oder meine Sünde gestorben, auferstanden ist, das war nicht nur so etwas, so dass man praktisch plötzlich das kognitive Wissen hatte, sondern das hat die Menschen gepackt, durchgerüttelt. Es war ihnen bewusst, wow, das stimmt und deshalb habe ich Leben und ich habe ewiges Leben, weil ich auf diesen Jesus vertraue. Die haben plötzlich gemerkt, das eine ist das Wort, das Verbale, der Inhalt, aber das hat eine Kraft und eine Macht gehabt und sie haben gespürt, deswegen habe ich Zugang zum lebendigen Gott. Ich kann mit dem Gott, der diese schöne Natur geschaffen hat, kann ich deswegen eine persönliche Beziehung haben. Warum? Weil Jesus persönlich für meine Sünden gestorben ist am Kreuz, aber er ist auferstanden. Und es war eine Kraft, eine Macht, so heißt es auch im Römerbrief, diese Botschaft hat Kraft, hat Macht. Und der 6. Hauptpunkt ist, dass sie dann diese Botschaft, dieses Evangelium angenommen haben. Ich lese mal den Vers 6. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Das heißt, im Vers 6 hier, trotz all dieser Anfeindungen, haben sie das angenommen, diese Botschaft, dass Jesus Christus gestorben ist, auferstanden ist, mit einer Freude, mit einer Standhaftigkeit, die unerklärlich ist, unabhängig von Gott. Das heißt, Gott hat es geschenkt, übernatürlich, dass sie so eine Freude und Zuversicht hatten. Und das haben auch Paulus, Timotheus und Silas ausgestrahlt, diese unerklärliche Freude, die aber eine Freude ist, die viel tiefer ist als alles in dieser Welt, wo du und ich manchmal eine Freude suchen. Und sie sind in dem Sinne ein Vorbild geworden für alle Gläubigen. Egal, ob das Leben für sie einfach war oder ob es schwierig war, sie sind zu einem Vorbild geworden. Deswegen hier im Thessalonicher Brief eine Gemeinde, die wirklich in besonderer Weise sich ausgezeichnet hat von dieser christlichen Hoffnung. Und da einfach nochmals diese 6 Punkte, kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch danken. Ich möchte Mut machen, das immer mehr zu leben. Ich glaube, wenn du diesen einen Punkt nur stückweise umsetzt, glaube ich, hat es sich gelohnt, heute hier zu sein. Zweitens, jedes Mal, wenn wir im Gebet für euch einstehen, wirklich kämpfe mit anderen. Es gibt wirklich schwierige Zeiten und dafür den anderen einzustehen, das ist ein Ausdruck von echter Liebe. Und aber einander zu erinnern immer wieder, hey, wir sind von Jesus Christus so geliebt, so geliebt. Jesus Christus ist so gut und Jesus Christus ist der Sieger. Ich gewinne gerne, ich verliere nicht gerne wie letzten Mittwoch im Fußball, aber zu wissen, in Ewigkeit stehe ich auf der Seite des Siegers, großartig. Und dann eben dieses Evangelium, das nicht nur einen Inhalt hat, der Inhalt ist wichtig, aber das Evangelium hat eine Kraft, ist eine Macht. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du weißt, wie Hoffnung so essentiell ist. Vater, damit Beziehungen überleben können, dass Ehen überleben, aber nicht nur, dass sie überleben, sondern dass sie an einen Punkt kommen, Vater, wo Ehen so richtig gut und tief und intensiv und intim werden. Und Vater, in vielen anderen Bereichen, beruflich, Vater, manche von uns brauchen eine neue Arbeitsstelle. Andere haben die Sorge um einen lieben Menschen, der krank ist, was es auch sein mag. Herr Jesus Christus, die Hoffnung ist so wichtig, um morgens aufstehen zu können und wirklich voller Freude dir, Herr Jesus Christus, nachzufolgen, auf dich zu vertrauen. Wir danken dir für die Gemeinde in Thessalonik und ich möchte dich bitten für diese Predigtreihe, dass wir als Gemeinde wirklich einiges lernen dürfen von deinem lebendigen Wort. Vater, danke, dass du uns diese Worte geschenkt hast. Und so möchte ich dich bitten, dass du auch jetzt mit uns bist, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Amen.